Sie machen ja immer mehr Druck in Bezug auf die Impfung und Maßregeln Impfverweigerer. Jetzt immer mehr. Ich will mal kurz einen kleinen Überblick vermitteln zu diesem Thema und dem Pressespiegel. Hier heißt es am 6. Juli 2021 auf Radio Herford: Impfverweigerer in Krankenhäusern im Kreis Herford. An die 90% der Mitarbeitenden in den Krankenhäusern im Kreis Herford sind geimpft. Für den Rest gelten strenge Hygieneregeln und das Tragen einer FFP2-Maske. Das hat uns der Geschäftsführer des Herforder Mathildenhospitals, Georg Rüther, bestätigt. Ein größeres Problem seien allerdings die Impfverweigerer. Es habe in NRW bereits Fälle gegeben, wo ungeimpfte Mitarbeitende Patienten mit Covid angesteckt hätten. Also wo ungeimpfte Mitarbeitende Patienten mit Covid angesteckt hätten, so Rüther. Das Mathildenhospital hätten mittlerweile allen Mitarbeitenden Briefe zugestellt mit der Aufforderung, sich impfen zu lassen. Ansonsten könnte es zum Beispiel Probleme mit dem Versicherungsschutz geben. Also sie drohen hier auch ganz deutlich, dass man zum Beispiel da nicht mehr krankenversichert ist, etc. Das hätten sie aus Eigenschutz getan, um selbst nicht belangt zu werden. Die Impfverweigerer kämen aus allen Berufsgruppen, seien Ärzte, Pflegende oder Verwaltungsmitarbeitende, darunter Esoteriker oder Anhänger einer Freikirche. Für Rüther ist die Impfung momentan noch das einzige Mittel gegen Covid und damit unerlässlich. Es ist ja wieder immer, also es ist ja immer wieder interessant, wie sie Impfkritik, also erstmal grundsätzlich Impfkritik und jetzt ganz speziell bei diesen experimentellen Genimpfstoffen mit Notfallzulassung, die Ablehnung dieser Giftspritze als ja den Bereich der Esoterik abtun, wie hier, oder dass man Mitglied in der Freikirche ist. Das sind so die kleinen Sticheleien, wo man ganz deutlich merkt, man versucht jeden Kritiker als Schwobler oder eben als Freikirchen-Esoteriker abzutun. Und sie fälschen hier auch ganz bewusst die Zahlen, denn ich glaube nicht, dass 90% der Mitarbeiter in den Krankenhäusern schon geimpft sind. Es wird aktuell, das muss man auch mal beobachten, ein Impfdruck erschaffen, dadurch, dass sie Zahlen nach oben manipulieren. So viele Menschen sind hier gar nicht in Deutschland geimpft. Aber sie erhöhen dadurch den Gruppenzwang und erzeugen einen Strudel, wo dann die Leute sagen, ach komm, ich lasse mich jetzt einfach impfen. Die anderen leben ja noch. Oder viele leben ja noch. Rattengift wirkt zeitverzögert. So einfach ist das. Wenn sie erstmal 5G auf die schädliche Frequenz stellen, dann werden noch viel mehr Leute sterben. Wahrscheinlich werden dann diese Nanobots anfangen zu vibrieren durch die Mikrowellenstrahlung und in verschiedenen Organen Schäden verursachen. Und dann werden sie immer wieder sagen, es ist eine neue Mutation. Ganz interessant ist hier dieser Absatz, wo es heißt, es habe in NRW bereits Fälle gegeben, wo ungeimpfte Mitarbeitende Patienten mit Covid angesteckt hätten. Diese ganzen Mitarbeiter, die müssen sich ja ständig testen, FFP2-Masken tragen, Abstände einhalten. Und trotzdem erzählt man jetzt natürlich diese Märchen, dass sie andere wieder anstecken würden mit diesem Märchenvirus, einfach nur um weiter Druck auszuüben auf die Leute, die sich nicht impfen lassen. Einfach schwer kriminell. Dann habe ich hier einen anderen Artikel von BR24 Live. Tagesgespräch: Was tun gegen die Impfmüdigkeit? Erst war Impfstoff Mangelware, jetzt ist ausreichend Impfstoff da und es fehlen die Impfwilligen. Da sieht man auch wieder sehr deutlich, es gibt da schon Impfmüdigkeit, also es gibt genug Leute, die keine Lust haben auf diese Spritzen, sonst würden sie das hier nicht so thematisieren. Die können sich auch nicht richtig entscheiden. Mal sagen sie, sie haben immens hohe Impfraten und dann sagen sie wieder, es gibt eine Impfmüdigkeit. In dem Artikel heißt es, die Gründe für die sich ausbreitende Impfmüdigkeit sind vielfältig. Mancher lässt sich vielleicht vom Sommer verleiten, das Virus auf die leichte Schulter zu nehmen. Andere wollen vermeiden, dass Impftermine die Urlaubsplanung erschweren. Und viele verlassen sich inzwischen vielleicht auch darauf, dass sich genug andere impfen und es auf einen selbst nicht ankommt. Wenn wir diese Logik mal weiterspannen, die Geimpften sind ja sowieso geschützt gegen dieses Märchenvirus. Also wenn wir dabei bleiben, dass die Impfung jetzt ein Schutz wäre, was sie ja nicht ist, es ist ja eine genetische Veränderung plus Implantation von Nanobots. Wenn diese Impfung jetzt ein Schutz wäre, dann brauchen ja die Impflingsschafe gar nicht hysterisch werden, denn sie haben ja den Schutz. Warum überhaupt Druck ausüben auf die Nichtgeimpften? Wir haben doch genug Impflingsschafe dann. Was interessiert diese Leute überhaupt, ob wir dann eine Maske tragen? Das ist ja sowieso das Härteste an der ganzen Geschichte. Sie haben ja gesagt, dass sie sich vorstellen können, dass es Lockdowns nur noch für Ungeimpfte gibt und dass es die Maskenpflicht nur noch für Ungeimpfte gibt. Ergibt das Sinn? Natürlich nicht. Wie ihr komplettes Geschwafel keinen Sinn ergibt, denn warum sollte ein Ungeimpfter weiterhin eine Maske tragen zwischen Geimpften? Bleiben wir in diesem Lügenkonstrukt von diesem Killer-Virus, was es nicht gibt, und bleiben wir in diesem Lügenkonstrukt, dass die Geimpften geschützt sind vor diesem Märchenvirus. Warum kann dann ein Ungeimpfter nicht die Maske absetzen, wenn die anderen doch geschützt sind? Das sind so diese kleinen Feinheiten, wo man merkt, dass sie uns anlügen, beziehungsweise ich weiß das seit Tag 1, das sind mittlerweile ja, 16 Monate. Aber da könnten eigentlich bei diesen kleinen Lügen, da könnten die meisten Menschen dann auch merken, dass da was schräg ist. Denn die brauchen wir ja eigentlich, diese Masse, die immer noch traumatisiert ist, wirklich traumatisiert ist, die haben ein Trauma und träumen. Das sind so die Sachen, wo man erkennt, dass sie da eine Agenda haben. Warum sollten Ungeimpfte in einen Lockdown, wenn die Geimpften geschützt sind? Ergibt keinen Sinn. Dann habe ich hier einen Artikel von der Welt vom 22. Juni 2021. In einer Ansprache erklärte der philippinische Präsident Rodrigo Duterte, er werde Menschen, die sich nicht gegen Corona impfen lassen, ins Gefängnis schicken und zudem Listen über Impfverweigerer führen. Sein Justizminister relativierte die Aussage aber schnell. Das ist das, was wir spätestens in der BRD im nächsten Jahr erleben, wenn die jetzt hier so munter weitermachen, denn sie werden ganz sicher Impfverweigerer grundsätzlich bestrafen. Das fängt ja jetzt schon vorsichtig an. Lockdown für Ungeimpfte, Maskenpflicht weiterhin für Ungeimpfte, Bußgelder für Leute, die ihren zweiten Impftermin verfallen lassen, Arbeitsplätze werden gekündigt, beziehungsweise man bekommt keine neue Arbeit mehr als Nicht-Impfling und es gibt eben andere Länder auf der Erde, wo sie mit dieser Agenda einfach schon viel weiter sind. Bangladesch, 160 Millionen Menschen komplett eingesperrt. Lockdown. Militär auf den Straßen verprügelt die Menschen. Philippinen, Präsident sagt, wenn sie sich nicht impfen lassen wollen, werde ich sie festnehmen lassen. Sie können ja nicht überall auf der ganzen Welt das gleiche Tempo fahren. Wir sind ja immer noch in Deutschland und in Europa und da sind die Leute schon auch sehr, ich sag mal, also sind schon geistig etwas weiter jetzt als auf den Philippinen, das ist ganz klar. Deutschland war vor Corona eine Industrienation und Philippinen eben nicht so stark. Und sie brauchen natürlich für jedes Land eine andere Strategie. Sie können jetzt nicht bei uns hier gleich mit Haftbefehl kommen für Impfverweigerer, aber das wird kommen. Das fällt alles unter diese Taktik, dass man scheibchenweise die Agenda umsetzt. Diese Salamitaktik. Immer ein bisschen und dann nochmal eine Scheibe und nochmal eine Scheibe, bis am Ende die Agenda komplett umgesetzt ist. Dann gehen wir mal weiter. Der Spiegel schreibt, wie US-Firmen mit Impfverweigerern umgehen. Das ist ein Artikel vom 30.06.21. Die USA schaffen das bis zum Juli angestrebte Ziel, Impfziel von 70% nicht. Die Unternehmen stehen vor einer Grundsatzfrage, sollen sie Mitarbeiter, die sich weigern, rauswerfen? So weit sind wir schon gekommen. Sie bringen ja immer diese Diskussion ins Spiel. Ich habe das in einer anderen Memo erklärt, um einfach Worte und eine Thematik in die Köpfe der Menschen zu bringen. Hier ist einfach die Diskussion, wie geht man mit Impfverweigerern um? Kann man sie rausschmeißen, ja oder nein? Was bei den meisten Menschen hängen bleibt, ist einfach nur, Impfverweigerer können rausgeschmissen werden. Und wenig später wird das dann auch umgesetzt. Selbstverständlich werden die Großkonzerne, die wieder von der Clique besessen werden, die Mitarbeiter bestrafen, wenn sie sich nicht impfen lassen. Die ganze Agenda dieser Konzerne, ob das jetzt Supermarktketten sind oder Tech-Konzerne oder ich sag mal Pharmakonzerne oder Telekommunikationskonzerne, die ganze Agenda dieser Konzerne ist ja diese neue Weltordnung. Also da, wo das Kapital ist, wird die Agenda umgesetzt. Ein weiterer Artikel hier vom Spiegel vom 26. Mai. Die Pandemie und das danach, die kalte Impfpflicht kommt. Ein Großteil der Bevölkerung wird bald geimpft sein. Für Impfverweigerer macht das den Alltag schwieriger. Sie könnten unter Druck gesetzt oder ausgegrenzt werden. Und das vielleicht sogar langfristig. Das ist hier von diesem Kommunisten-Punker Sascha Lobo geschrieben. Da heißt es, die Pandemie ebbt langsam ab. 40% der Bevölkerung sind mittlerweile mindestens einmal geimpft worden. Für den von vielen erhofften und von sachkundiger Seite angekündigten guten Sommer scheint irgendwie nur noch der Sommer zu fehlen. Das liegt vor allem daran, dass die deutsche Impfkampagne in Fahrt gekommen ist und sehr gute Erfolge erzielt. So uneingeschränkt begrüßenswert diese Entwicklung ist, so sehr kann sie das Land verändern. Denn die einen sehen in der Impfung die Erlösung vom pandemischen Fluch, die Impfsicht der anderen aber bewegt sich zwischen Indifferenz und Bedrohung. Aus meiner Sicht sind diese Meinungen nicht gleichwertig. Jetzt mal aufpassen, typische Kommunistensprache. Die eine orientiert sich am wissenschaftlichen Konsens, an Solidarität sowie der flächendeckenden Schnauzenfaulheit. Die andere stützt sich oft auf unseriöse, esoterische Quellen oder auf Propaganda. Sascha Lobo, der Kommunisten-Punker hier. Die eine orientiert sich am wissenschaftlichen Konsens, er meint damit Lauterbach, den Freimaurer Wieler, Drosnocchio, und die ganzen anderen Lakaien von Merkel, an Solidarität, typisches Kommunistenwort, Solidarität mit dem Proletariat, Solidarität mit Risikogruppen, sowie der flächendeckenden Schnauzenvollheit. Also das ist ein Ekelhaft, das linkes Wort höre ich aber allerdings wirklich zum ersten Mal. Aber unabhängig vom weiteren Verlauf der Pandemie, ob eine große vierte Welle im Herbst kommt oder nicht, sehe ich die Möglichkeit einer gesellschaftlichen Entwicklung am Horizont. Ich sehe eine kalte Impfpflicht. Wahnsinn. Sascha Lobo debattiert hier auch schon wieder eine große vierte Welle im Herbst und stellt sie in Frage. Er sagt quasi, ob eine große vierte Welle im Herbst kommt oder nicht. Natürlich kommt sie, weil die Leute sich impfen lassen und dadurch krank werden. Er bringt es hier nur ins Spiel. Vierte Welle im Herbst. Das bleibt bei den Menschen im Kopf. Vierte Welle im Herbst. Programmierung. Der Begriff, jetzt meint er kalte Impfpflicht, existiert bis jetzt nicht. Daher möchte ich ihn definieren. So. Die kalte Impfpflicht ist eine nicht gesetzlich festgeschriebene, aber faktische Impfpflicht, weil der ungeimpfte Alltag für viele Leute schwierig bis unmöglich wird. Diese Kommunisten sind Menschenfeinde. Menschenfeinde. Das ist politischer Satanismus. Nochmal, das müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Die kalte Impfpflicht, sagt Sascha Lobo vom Spiegel, Kommunist, Punker, richtige Zecke ist der Typ. Die kalte Impfpflicht ist eine nicht gesetzlich festgeschriebene, aber faktische Impfpflicht, weil der ungeimpfte Alltag für viele Leute schwierig bis unmöglich wird. Die kalte Impfpflicht wird getrieben vom Verhalten der geimpften Mehrheit, vom wirtschaftlichen Druck auf Unternehmen mit Publikumsverkehr und vom öffentlichen Wunsch, der ganze Shit möge endlich vorbei sein. Wahrscheinlich werden auch Virusvarianten eine Rolle spielen. Diesen ekelhaften Dreckskommunisten muss man nicht weiter kommentieren. Es ist einfach pervers und so sind sie ja. Sie haben ja die Deutschen in verschiedener Hinsicht mit moralischen Keulen überzogen und die Meinungsfreiheit schon viel früher von den Deutschen eingeschränkt. Also der Deutsche konnte nie seine Geschichte aufarbeiten und überall schwang die Nazi-Keule zum Beispiel. Und der Deutsche kann einfach durch diese Kommunisten und Bolschewiken, die so viel Macht haben in der BRD, obwohl sie eigentlich sehr wenige sind, kann sich nicht frei im Kopf bewegen oder das aussprechen. Und jetzt haben wir dieses Thema Impfung und es ist ja kommunistische Agenda, weil der Massenmord gehört immer zum Kommunismus. Und jetzt machen sie es genau wie mit anderen Themen. Ob das jetzt ein Gender-Thema ist, ein Antisemitismus-Thema, ein Rechtsradikalismus-Thema, ein Nationalsozialismus-Thema, ein Flüchtlingsthema. Der Kommunist definiert jetzt wieder, was er für richtig hält, nämlich seine Agenda. Und alles andere wird im Alltag bestraft durch wirtschaftlichen Druck, zum Beispiel auf Unternehmen und öffentlichen Druck, also durch die Mehrheit. Ich erzähle mal eine Geschichte. 2015 habe ich gesagt, dass diese unkontrollierte Einwanderung nach Deutschland erstmal von Kriegstreibern betrieben wird, weil die zerbomben ja die Länder oder liefern da Waffen hin. Und zum anderen führt das zum Verlust der kulturellen Identität der Deutschen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt eine Edeka-Werbekampagne, es gab einen Fernsehspot und ich war mit so Pappaufstellern, die so groß waren wie ich quasi, lebensgroß in über, ich glaube, 2000, 3000 Märkten. Und es gab so Rezepte von mir bei Edeka. Ich habe das gesagt und sofort gab es von den Antifa-Söldnern einen Shitstorm und Edeka wurde dazu genötigt, diese Kampagne zu beenden bzw. nicht zu verlängern. Jetzt haben wir das Thema Impfung. Das ist auch die Bolschewiken-Agenda, ob das jetzt die illegale Einwanderung ist oder die Schleusung, und die Erfüllung des Kalergi-Plans oder jetzt der Kaufmann-Plan, es ist immer noch die Bolschewiken-Agenda. Und natürlich kommt jetzt der Bolschewik und sagt, ich muss Impfverweigerer bestrafen. Und das machen die hier. Und die sprechen das deutlich aus. Und man darf diesen Menschenfeinden überhaupt nicht diese Macht zugestehen. Was bilden die sich hier eigentlich ein? Das sind keine Deutschen. Die haben überhaupt nichts zu melden auf deutschem Boden. Die ganze BRD ist illegal. Die ganzen Gesetze sind illegal und die Verordnungen. Die erzählen nie die Wahrheit. Das sind Piraten. Die haben nichts auf deutschem Boden zu suchen. Ein Bolschewiki ist kein Deutscher. Dann haben wir hier nochmal einen Artikel in der Augsburger Allgemeinen. Mehr Freiheiten für Geimpfte. Kommt die Impfpflicht durch die Hintertür? Auch hier wieder, sie stellen eine Frage und wollen damit einfach nur das Wort Impfpflicht durch die Hintertür in den Köpfen hängen bleibt. Es war eine Frage der Zeit, bis das Ende der Corona-Maßnahmen für vollständig Geimpfte gefordert wird. Warum die Lockerungen erst bei Herdenimmunität eintreten sollten. Ich will das nicht weiter ausführen, weil es mich einfach anekelt. Handelsblatt schreibt am 4. Juli 2021: Politiker streiten über Strafen für Impfschwänzer. Wirtschaft bringt Impfpflicht ins Spiel. CDU-Chef Laschet ist gegen Strafen, erntet aber Widerspruch nicht nur von der Opposition. Mit Sorge blicken viele Politiker angesichts der hoch ansteckenden Delta-Variante auf den Herbst. Also die können wirklich nichts außer lügen. Delta-Variante sind die Impfgeschädigten. Und auch hier wieder die Wirtschaft bringt das Thema Impfpflicht ins Spiel, weil das ist ja die Agenda und sie wollen alle, die sich nicht impfen lassen, bestrafen. Ich hatte es gestern erwähnt. Da hatte ich aber die falschen Länder genannt. Es ist nicht Kirgisistan oder Turkmenistan. Nein, Tadschikistan hat eine Impfpflicht verhangen am 3. Juli schon. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie, das schreibt hier NTV, hat die autoritär regierte Ex-Sowjetrepublik Tadschikistan in Zentralasien eine Impfpflicht für Erwachsene eingeführt. Bürger über 18 Jahre müssen sich ab sofort spritzen lassen, wie der zuständige Stab in der Hauptstadt Duschanbe mitteilte. Geimpft werde mit den Präparaten AstraZeneca, Gute Nacht, aus indischer Herstellung und mit dem chinesischen Vakzin CoronaVac. Das heißt anscheinend dort anders. Ich kenne das hier unter dem Namen Sinovac. Tadschikistan, das mehr als 9 Millionen Einwohner hat, verzeichnete 21 Neuinfektionen. Deswegen verhängen die eine Impfpflicht, wegen 21 Fake-Infektionen. Wahnsinn. Rheinzeitung schreibt: Kommentar zur wachsenden Impfmüdigkeit. Impfpflicht durch die Hintertür ist der falsche Weg. Auch hier wird wieder einfach nur das Wort Impfpflicht thematisiert, damit es hängen bleibt. Dann Oldenburger Online-Zeitung, CDU-Wirtschaftsrat. Will Impfpflicht für systemrelevante Berufe. Am 4. Juli 2021 haben sie das geschrieben. Der CDU-Wirtschaftsrat hat eine gesetzliche Impfpflicht ins Spiel gebracht. Zitat: Bei bestimmten systemrelevanten Berufsgruppen und auch allen körpernahen Leistungen sollte der Gesetzgeber im Herbst aktiv werden, sagte der Generalsekretär des Unternehmerverbandes Wolfgang Steiger dem Handelsblatt. Weiter heißt es, hohohoho, Lehrkräfte oder Pflegeberufe können sich auch aus berufsethischen Gründen nicht auf ihre Freiheit berufen, wenn sie so andere Menschen gefährden oder die Schließung von Einrichtungen in Kauf nehmen. Da kommt wieder die Peitsche. Steiger verlangte zudem, Zitat, empfindliche Geldstrafen für Menschen, die Impftermine nicht wahrnehmen. Es ist nicht hinnehmbar, dass 38-jährige Menschen einfach nicht erscheinen und 23-jährige immer noch auf Termine warten müssen. Da ist wieder das klassische Aufhetzen, also die Spaltung in der Gesellschaft. Sie wollen immer nur aufhetzen zwischen Altersgruppen, zwischen Impfverweigerern und Impflingen, zwischen Ausländern und Deutschen, zwischen Christen und Muslimen. Davon leben diese Schwerverbrecher. Fazit: Impfpflicht gibt es also schon in einem ersten Land und die kalte Impfpflicht thematisieren sie auch. Das heißt, ja, es wird immer ungemütlicher mit den jetzt wachsenden Impfschäden, die sie auf diese Märchenmutanten schieben. Ich habe heute auch schon gelesen, es gibt schon wieder eine neue Mutante. Werden sie immer mehr Druck ausüben auf die Impfverweigerer. Das kann uns aber auch am Arsch vorbeigehen, weil der wach ist und der weiß, dass das ein experimenteller Genimpfstoff mit Notfallzulassung ist, mit einer Stoffgruppe, die in 30 Jahren Forschung kein einziges Mal zugelassen wurde. Wer das weiß und beherzigt hat und zusätzlich merkt, wie diese Psychopathen, diese Massenmörder, diese Bolschewiken immer mehr Druck ausüben, der merkt ja, dass das nicht so gesund sein kann. Wenn die so viel Welle machen, dass sie nicht nur die Wirtschaft zerstören, die Freiheit berauben, sondern jetzt mit so kaltem Impfzwang kommen. Da muss man doppelt skeptisch sein. Alles, was von Massenmedien beworben wird, was Werbung braucht, was Testimonials braucht, irgendwelche Stars, die plakativ sich spritzen lassen, worüber Politiker jetzt jeden Tag seit 16 Monaten reden, das kann nichts Gutes sein. Und da ist es absolut falsch. Dann zu sagen, nur weil viele das machen jetzt, macht man es auch. Es ist letzten Endes die Entscheidung eines jeden Einzelnen. Will man diese Zeit überleben oder nicht? Ich weiß ganz genau, was die vorhaben. Da muss ich mich nur daran erinnern, was Verbrecher und Kriegstreiber wie Churchill über das deutsche Volk gesagt haben, dass sie es vernichten wollen, schon damals. Das sind uralte Pläne, die hier laufen und die Siegermächte, die wollen jetzt einfach die Deutschen loswerden, nachdem sie in einem perfekt gestalteten, illusionsbehafteten Arbeitslager für sie geschuftet haben. Was haben sie denn in diesem Besatzerkonstrukt mit den deutschen Marken gemacht? Die deutschen Marken haben sie, die Werke haben sie ausgelagert ins Ausland und Made in Germany ist ja schon lange nicht mehr Made in Germany. Arbeitsplätze gingen dadurch verloren und man braucht den Deutschen jetzt nicht mehr. Die Werke stehen ja in China oder Indonesien oder Thailand. Sie wollen die Deutschen loswerden. Generell wollen sie Menschen loswerden. Nicht nur religiös bedingt, weil sie die Welt für sich haben wollen. Sie haben auch künstliche Intelligenz, Roboter, Maschinen. Sie brauchen die Menschen nicht mehr. Die Menschen machen ihnen zu viel Dreck, sind zu dumm, machen zu viel Müll. Und da muss man ihnen natürlich auch recht geben, aber sie sind ja daran schuld, durch ihre Medien und ihre Propaganda, dass die Leute falsche Werte haben und einfach verblödet wurden. Sie haben sie ja ganz bewusst und gezielt verblödet. Das ist alles eine teuflische Agenda. Deswegen kann man nicht, man kann nicht erst das Problem erzeugen und dann sagen, ich beseitige das Problem jetzt, eine verdummte Menschheit, und ermorde sie. Das ist ein doppeltes Verbrechen. Und wenn wir unsere Kinder anschauen und für die sollten wir einstehen, dann sehen wir das Gute und das Reine. Und egal in welche chaotische Zeit die Kinder geboren wurden, es ist unsere Verantwortung, egal ob schwarz, weiß, braun, dass wir uns um die Kinder kümmern. Die Kinder können gar nichts für diese Welt. Die sind hier reingeboren worden und wissen nicht, was hier geschieht. Und für die muss man einstehen. Für diese Generation. Für sein eigenes Leben vor allem. Und weiter standhaft sein und sich nicht impfen lassen. Auf gar keinen Fall. Niemals. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Und wenn sie eine Impfpflicht einführen, dann packt man seine Sachen oder man sorgt dafür, dass man Dokumente hat, wo man das nachweisen kann. Ob es einen offenen Kampf gibt in der BRD, das wage ich aktuell absolut zu bezweifeln, weil es wird ja immer ruhiger. Eine Verschwörungstheorie nach der anderen wird wahr und statt dass wirklich Millionen auf die Straße gehen, wird es immer weniger. Ich will damit gar keinen entmutigen, aber ich bin doch sehr enttäuscht darüber, dass die Menschen müde werden und sich immer mehr daran gewöhnen. Das ist doch genau das Ziel, dass man abstumpft, dass man sich an diese Maßnahmen gewöhnt, an diesen Terror. Jetzt wollen viele diesen Terror beenden, indem sie sich impfen lassen. Da beginnt der Terror erst. Es hat ja auch gar keiner gesagt, dass viele überleben werden, aber wir sollten standhaft bleiben und in jedem Fall uns mit allem, was wir haben, dagegen stellen. Denn es bleibt ja ein Verbrechen. Das schlimmste Verbrechen in der Menschheitsgeschichte. Sich zu erdreisten, 7 Milliarden Menschen eine Spritze reinzujagen. Nicht von etwas, was lange erprobt wurde oder wo wir eine ausgezeichnete Studienlage hätten mit Langzeitstudien. Nein, die Menschen sind die Studie, die Live-Gen-Studie. Und es wird nicht nur spannend, wenn sie Mikrowellenstrahlung anmachen, also dieses 5G, und das auf die passende Frequenz stellen und dann diese Nanotechnik in der Impfung sich bewegt und zum Beispiel in Organe wandert und dort Schaden verursacht. Es wird vor allem auch spannend, wenn die Leute Kinder bekommen wollen. Weil ich gehe ja nach wie vor davon aus, dass das Genscherenspritzen sind. CRISPR-Cas9, Gene Editing. Sie verändern die Menschen genetisch. Wem kannst du noch trauen? Trau dir selbst und bau ein eigenes Netzwerk auf von Menschen, auf die du dich verlassen kannst. Da draußen gibt es niemanden, der dir hilft. 76 Jahre Kulturmarxismus. Die meisten Menschen denken nur an sich. Finde Menschen, die von sich ausgeben, die auch dir helfen wollen, die auch erkennen, dass wir, wenn wir gemeinsam stehen, eine große Chance haben, nicht nur zu überleben, sondern danach auch zu verurteilen. Aber renn nicht weiter denjenigen hinterher, die es für ihren Eigennutz tun und die eigentlich nur gewinnen. Ich will das mal ganz deutlich sagen, was meine Intuition mir sagt. Füll mich ist ein Abzocker. Seine Klage ist doch gar nicht existent. Beziehungsweise zwecklos. 800 Euro Vorkasse pro Klage. Und man sieht ihm doch auch an, dass er keine guten Absichten hat. Ich sehe sowas. Ich sage das ganz ehrlich, ich sehe, ich kann Leute lesen, ich kann Menschen lesen. Meine Zirbeldrüse ist sauber. Ich habe einen sechsten Sinn. Ich brauche nur jemanden anschauen und ich weiß, ob der sauber ist oder nicht. Füllmich ist ein Abzocker. Hat er irgendwo in Kalifornien eine fette Ranch? Hat keine strafrechtlichen Verfolgungen? Und zockt die Leute noch ab mit irgendeiner Klage? Man muss doch nicht 800 Euro Vorkasse nehmen bei einer Klage, Sammelklage, die wichtig ist. Da kann man doch auch sagen, leiste du 50 Euro und wir machen die größte Klage daraus, die es je in der Menschheitsgeschichte gab. Und wir zeigen einfach den Menschen oder den Verbrechern, wie viele wir sind. Ich glaube das nicht. Ich glaube, das ist eine Datensammelkrake und zusätzlich bereichert er sich. Was ist mit Wodak? Ich habe den am Anfang auch geschätzt, aber Wodak kommt von der SPD. Der ist ja ein Bolschewist. Der ist ja bei der SPD gewesen. Und Wodak ist jetzt bei der Basispartei, diese Illuminatenpartei, mit der Pyramide im Logo, mit dem allsehenden Auge, mit diesen Regenbogen-Schwuchtelfarben. Also er engagiert sich auch wieder bei so einer kontrollierten Opposition. Und vor allem, sie thematisieren nicht, dass es keinen Virusnachweis gibt und dass das alles eine gigantische Lüge ist. Bhakti genauso. Schreibt einen Spiegel-Bestseller nach dem anderen, redet über irgendwelche Spike-Proteine. Sie reden gar nicht über dieses Gene-Editing. Nochmal, Bill Gates mit seiner Foundation hat genau mit RNA Mäuse so sterilisiert, dass sie keine weiblichen Nachkommen bekommen. Da muss es doch klingeln. Aber das tut es bei denen nicht, weil ich glaube, dass sie Teil des Spiels sind. Und das mag jetzt viele Leute enttäuschen, aber wer nach 16 Monaten nicht ganz klar sagt, dass das eine Gentherapie ist und dass sie die Gene zerschneiden und dass es keinen Virusnachweis gibt und dass das alles ein Fake ist, eine gigantische Lüge, der muss doch Teil des Spiels sein. Also ich glaube diesen Leuten nicht. Ich glaube nicht, Wodak, Füllmich, der Basispartei, Bhakti, Fakten, Frieden, Freiheit und Unblocked. Da gibt es jetzt einen angeblichen Terroranschlag nach dem anderen oder irgendwelche Vergewaltigungen von Ausländern. Und statt dass sie die Täter dahinter thematisieren, schieben sie ihren Hass auf die Ausländer. Ich will das gar nicht abstreiten, dass es das gibt. Aber ist das nicht ein bisschen merkwürdig, dass das in so kurzer Zeit so oft passiert und dass das so durch die Medien getrieben wird? Da will man doch aufhetzen. Und wer ist verursächlich für diese ganze Masseneinwanderung? Wer hat den Nahen Osten destabilisiert und dort Kriege geführt, Fluchtursachen geschaffen? Das waren nicht die Flüchtlinge und die Ausländer. Sie drehen jetzt immer höher die Temperatur und sie wollen einfach natürlich auch den Bürgerkrieg, den Krieg der Religion, den Krieg der verschiedenen Völker. Und ich kann nur meine Wölfe davor warnen, denn ich glaube, dass es wichtig ist, dass alle Völker zusammenstehen. Aber die Wahrscheinlichkeit, das muss man auch sagen, ist sehr gering, denn ich gucke mir die Szene an und ich sehe, dass die echten Täter nicht thematisiert werden. Es wird immer nur vordergründig Hass geschürt gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen. Und das ist das Falsche. Grundsätzlich sollte man nur Menschen folgen, die entweder verloren haben in ihrem politischen Kampf oder die strafrechtlich verfolgt werden. Weil dann sind sie gefährlich für diese BRD-Verbrecher. Und wenn sie gefährlich sind, sagen sie scheinbar die Wahrheit. Aber jemand, der sich die Taschen voll gemacht hat, im politischen Widerstand, wo ein ganzes Land geschlachtet wird, dem kann man nicht trauen. Für die eigene Bereicherung etwas zu tun, das ist vielleicht die Denke des Kapitalismus, aber ich kann nur von mir sprechen. Bei meiner Biofirma war das immer so, dass ein Großteil der Gewinne in den Tier- oder Artenschutz geflossen ist, weil ich etwas bewirken wollte für die Schwächsten. Politischer Widerstand ist keine Geldsammelmaschine. Und wenn man das Geld sammelt, sollte man es investieren in Ausrüstung für die Kameraden, in Flyer, in Material, in Organisation. Aber sich persönlich wie Ballweg bis zu 20.000 Euro schenken lassen, das stinkt bis zum Himmel. Diese Täuscher, die kann man nicht ernst nehmen. Die werden auch einen nicht retten. Man muss sich auf sich selbst besinnen und die wenigsten können das. Man muss raus aus der Internetwelt, so schnell wie möglich. Man sollte das nur noch als Informationsquelle benutzen, aber man muss sich in der echten Welt vernetzen mit echten Menschen. Das sind meine Ratschläge für das BRD-Gulag. Ich kann nur sagen, meine Gedanken sind natürlich bei den Menschen in der BRD, vor allem bei den Kindern. Ich hoffe, dass es noch mutige Männer gibt, die bereit sind, das zu tun, was hier getan werden muss. Und das ist nicht reden und nicht auf der Bühne tanzen. Und zum anderen bin ich jetzt in meiner Blutsheimat und natürlich bin ich hier bei meinem Volk und das ist ein Wolfsvolk. Umso verrückter wirkt das alles auf mich, was in der BRD passiert. Natürlich gibt es hier auch die Agenda, aber die türkische Innenpolitik ist nicht so einfach zu verstehen, wenn man nicht selber Türke ist und weiß, welchen Kräften man hier ausgesetzt ist. Die Amerikaner haben jetzt kürzlich ein Demokratieforum gegründet, der Bruder von Bush und andere Kriegstreiber, um die Türkei zu putschen. Und ich kann nur von mir sagen, ich lebe jetzt 7 Monate in der Türkei, in meiner Blutsheimat und hier kann mir keiner von diesen Zionisten ein Haar krümmen. Und wenn ich sage, das ist ja ein bisschen komplizierter und ich stehe dennoch hinter der Politik hier, dann kann man mir vertrauen oder man kann sagen, ich glaube das nicht. Das steht ja jedem frei. Aber wer mich kennt, der weiß, dass man mir vertrauen kann. Die Türkei ist komplett unter Anspannung und wird von außen wie innen angegriffen. Aber das Volk ist aufgeklärt über den Feind. Ich wünsche den Menschen einfach sehr viel Kraft für die nächste Zeit und dass man nicht aufgibt. Niemals aufgibt. Denkt an die Kinder. Denkt an die Kleinsten. Schaut in die Augen der Kinder. Diese Schätze und schützt sie. Erkennt das Reine und das Göttliche in den Kindern, was wir hier schützen müssen vor diesen Verbrechern. Wir werden es sonst bereuen, wenn wir es nicht tun. Wenn man Kraft braucht für diesen Kampf, dann soll man zu denen schauen, die niemanden haben, die die schützende Hand brauchen und deren Leben von unserem Einsatz abhängt.